Ich habe beschrieben, warum Arbeitslosigkeit und der Gedanke an die Arbeitslosen Furcht beim Rest der Gesellschaft auslösen. Abstiegsängste, Abgrenzungsbedürfnisse und dass der Kapitalismus diese Furcht braucht, um zu funktionieren. Eine Furcht vor dem Sinnverlust. Die Furcht lässt sich nur aufrechterhalten, wenn der Aufstieg, das heißt der Wechsel von draußen hinein in die Räume des Sozialen, schwierig ist. Deshalb bringt man den Kindern vor der Tür, im Gebiet der Arbeitslosen und Armen, zwar einen Anfängertanz bei, sagen wir Disco Fox. Sie lernen die Grundschritte und wenn sie es gar nicht auf die Reihe bekommen, dann werden sie gefördert. Sie sollen funktionieren, sie sollen nicht stolpern und nicht offensichtlich elendig sein, wenn sie jemand zum Tanzen auffordert. Aber aufmüpfig, Tango tanzend, möchte man sie auch nicht. Förderung ist nie darauf angelegt, den Wechsel zwischen den Räumen zu erleichtern. Bildungsgutscheine und überhaupt alle Leistungen, die man dem Nachwuchs der unterdrückten Klassen zugesteht, sind dazu da, sie in ihrem Nichtraum so richtig gut ankommen zu lassen. Sie warm und halbwegs beweglich zu halten, falls man sie noch für irgendetwas braucht.